Erst danach zeigte sich Jesus seinen Jüngern wieder am See von Tiberias. Er zeigte sich auf diese Weise. 2. Simon Petrus war dort. Auch Thomas, der Zwilling, und Nathanael aus Kana in Galiläa. Die Söhne von Zebedäus waren da und zwei andere Jünger. 3. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten, wir gehen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot. In dieser Nacht fingen sie nichts. 4. Als es Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger erkannten ihn aber nicht. 5. Jesus sagte zu ihnen, Kinder, habt ihr etwas zu essen? Sie antworteten, nein. 6. Er sagte zu ihnen, werft das Netz rechts vom Boot aus. Dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen es aus. Sie konnten das Netz nicht mehr hochheben, weil so viele Fische darin waren. 7. Der Jünger, den Jesus liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er seinen Mantel an. Er war nämlich nackt. Dann sprang er in den See. 8. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot. Sie waren nicht weit vom Land, nur etwa 100 Meter. Sie zogen das Netz mit den Fischen hinterher. 9. Als sie an Land stiegen, sahen sie ein Feuer am Boden. Dort waren Fische und Brot. 10. Jesus sagte zu ihnen, bringt mir von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. 11. Simon Petrus stieg ins Boot. Er zog das volle Netz an Land. Es waren 153 große Fische darin. Obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht. 12. Jesus sagte zu ihnen, kommt und esst Frühstück. Keiner der Jünger traute sich, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass er der Herr war. 13. Jesus kam und nahm das Brot. Er gab es ihnen. Er gab ihnen auch die Fische. 14. Das war das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte. Das war, nachdem er vom Tod auferstanden war. 15. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er sagte zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, kümmere dich um meine Lämmer. 16. Er sagte zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er sagte zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Schafe. 17. Er sagte zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus war traurig, weil Jesus ihn dreimal fragte, liebst du mich? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, kümmere dich um meine Schafe. 18. Ich sage dir wirklich, als du jung warst, hast du dich selbst angezogen. Du gingst, wohin du wolltest. Aber wenn du alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken. Ein anderer wird dich anziehen und dich dorthin bringen, wo du nicht hin möchtest. 19. Jesus sagte das, um zu zeigen, wie Petrus sterben würde. Durch seinen Tod würde er Gott ehren. Nachdem er das gesagt hatte, sagte er zu Petrus, folge mir. 20. Petrus drehte sich um. Er sah den Jünger, den Jesus liebte, ihm folgen. Das war der Jünger, der beim Essen an Jesu Brust lag. Er hatte gefragt, Herr, wer wird dich verraten? 21. Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus, Herr, was wird mit ihm geschehen? 22. Jesus sagte zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, dann betrifft das dich nicht. Du folge mir. 23. So verbreitete sich das Wort unter den Brüdern, dieser Jünger wird nicht sterben. Aber Jesus sagte nicht, dass er nicht sterben würde. Er sagte nur, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, dann betrifft das dich nicht. 24. Das ist der Jünger, der davon erzählt. Er hat es auch aufgeschrieben. Wir wissen, dass seine Geschichte wahr ist. 25. Jesus hat noch viele andere Dinge getan. Wenn man alles aufschreiben würde, dann gäbe es zu viele Bücher für die ganze Welt.